Ja, ganz ehrlich, wenn die sich da in den komischen Chor reinstellt und so eine Handbegetampel da macht, dann kann ich das ja wohl auch. Die merkt schon schnell, die alte Decke ist Familiensache. Weißt du mal, wo sie jetzt irgendein Ding hochladen hat und nicht mal checkt? Ist Familiensache, Drogen, Hai und weiß ich nicht, was das alles immer geschrieben hat. Die alte macht schon genau auf jeden Fall. Schon schnell die alte Decke ist Familiensache. Weißt du noch, wo sie jetzt irgendein Ding hochladen hat, die nicht mal checkt? Ist Familiensache, Drogen, Hai und weiß ich nicht, was er alles noch geschrieben hat. Die alte macht ja auch nicht mehr auf jeden Fall. Ja, ganz ehrlich, wenn die sich da in den komischen Chor reinstellt und so eine handige Tante da macht, dann kann ich das ja wohl auch. Handige Tante, das ist Familiensache. Familiensache.